Die Sterne werden richtig stehen. Sehr bald schon, am 20. August 2013. Ich bin Axel. Und ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders. Immer zu finden auf arkhaminsiders.com. Wir werden uns hier ganz dem Leben und Werk Howard Phillips Lovecrafts widmen. Viele von euch kennen Erzählungen wie Der Ruf des Cthulhu, Pigments Modell, Träume im Hexenhaus, Berge des Wahnsinns, Das Grauen von Dunwich, Der Schatten über Innsmouth, Die Musik des Erich Zahn. Man wundert sich, wie weit der Einfluss von Lovecrafts Arbeit in Film, Musik und natürlich Literatur reicht. Wir wollen uns aber nicht nur mit seinem Werk befassen, sondern auch mit seinem Leben, denn das ist spannender, als man denkt. Um mit einem Zitat von Vincent Starrett zu beginnen, für mich ist Lovecraft selbst interessanter als seine Erzählungen. Er war seine eigene fantastischste Schöpfung. Und der Schriftsteller Michel Houellebecq schreibt in seiner Biografie über Lovecraft: Wer das Leben liebt, liest nicht. Und geht erst recht nicht ins Kino. Was immer auch darüber gesagt wird, der Zugang zum künstlerischen Universum ist mehr oder weniger für jene reserviert, die ein wenig die Schnauze voll haben. Diesem Mann, dem es nicht gelungen ist zu leben, ist es schließlich gelungen zu schreiben. Und Erik Simon schrieb: Einen Mann, der zeitlebens an seiner Geburtsstadt hing und voller Wissbegier in die weite Welt, in ferne Zeitalter, ja in die Tiefen des Universums blickte, dessen mitunter monomanisches Interesse am Grauen, am unheimlich Fantastischen, mit einer rational-wissenschaftlichen Weltsicht gepaart war, der den Fortschritt intellektuell begrüßte und seine Auswirkungen verabscheute, für den der Traum das Tor zu schöneren Gefilden, aber auch eine Fessel für den Träumer bedeutete. Dr. Stanislaus Hinterstoißer schreibt an Colin Wilson: Ich warne Sie. Ich warne Sie doppelt. Sie müssen vorsichtig sein. Mutig, aber umsichtig. Der Weg führt nach innen. Meinen Segen. Und der deutsche Schriftsteller Arno Schmidt forderte: Bringen Sie mir alles, was der Mann geschrieben hat. Ab dem 20. August 2013 heißt es dann: Ohren auf, wenn ihr etwas über H.P. Lovecraft erfahren wollt. Genau. Ohren auf, wenn ihr Mr. Jim Moon sagen hört: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at arkhaminsiders.com.